Erstes Kapitel: Die Lüge von der Entstehung des großen Schismas der Kirche. Wir treten in Gedanken vor ein mächtiges Überlieferungsmassiv der spätmittelalterlichen Geschichte, vor den Komplex des angeblichen Schismas der Universalkirche. Unsere Aufgabe lautet nun, durch kritische Untersuchungen festzustellen, ob die Bodenmasse dieser Überlieferung vom Schisma, von der Spaltung der Universalkirche, wirklich aus dem granitenen Fels echter Geschichte oder ganz oder teilweise aus papiernen Kunstprodukten der Fälschung besteht. Zweckmäßig hören wir uns zuerst unbefangen an, was die Geschichte vom Schisma zu erzählen weiß, wobei wir unser Augenmerk auf die Hauptsache, auf die Entstehung der Kirchenspaltung legen. Im Jahre 1378 erfolgte angeblich in der Hauptstadt der Christenheit, zu Rom, die Wahl eines neuen Papstes. Gewählt wurde unter allerlei tumultarischen und tragikomischen Umständen der Erzbischof von Bari, Bartholomäus von Prignano. Das geschah am 8. April des Jahres. Wenige Monate später, am 20. September 1378, wählten nun dieselben Wahlmänner, die Kardinäle, einen neuen Papst. Wie? War der im April gewählte, er nahm den Namen Urban VI. An, so schnell gestorben? Nein, Papst Urban VI. Lebte und regierte noch, als die Kardinäle das neue Kirchenoberhaupt Clemens VII. Auf den geistlichen Thron erhoben. Statt eines Papstes hatte also plötzlich die Christenwelt zwei Oberhirten, und wie diese sich gegenseitig als Rivalen erbittert bekämpften, so fiel auch bald die christliche Herde in zwei feindliche Gruppen auseinander. Die große Kirchenspaltung, das Schisma, war da. Fragen wir nun: Wer hat die Spaltung des Papsttums und der Kirche verschuldet? So wird niemand lange mit der Antwort zaudern. Jeder wird ausrufen: Die Wahlmänner, die Kardinäle haben Schuld daran. Und die Historiker wissen auch für die auffällige Handlungsweise der Kardinäle eine Ursache oder vielmehr zwei, drei und mehr Ursachen bzw. Gründe anzugeben. Bedenkt, erklärt man uns, dass das Papsttum eben aus seiner Gefangenschaft von Avignon nach Rom zurückgekehrt war und dass von den zu Rom bei Urbans des VI. Wahl anwesenden 16 Kardinälen 11 Franzosen waren. Diese französischen Wahlmänner wollten natürlich einen Landsmann zum Papst wählen. Sie wurden dann aber von Seiten der Römer gedrängt, ja fast gezwungen, einen Römer oder wenigstens einen Italiener zum Kirchenoberhaupt zu küren, und erst infolge der Drohungen geschah es, dass die Wahlstimmen sich zugunsten des Italieners Urban VI. Vereinigten. Ist es zu verwundern, meinen die Forscher, dass besonders die französischen Kardinäle, als die Gelegenheit dazu gegeben war, von Urban VI. Abfielen und nun schleunigst einen Papst aufstellten, der ihnen passend war, nämlich den Franzosen Clemens VII.? Rivalität aus nationaler Wurzel scheint mithin die Handlungsweise wenigstens der französischen Wahlmänner genugsam zu erklären. Scheint zu erklären, sage ich mit Absicht, und es gibt auch relativistische Forscher, die mit dieser Erklärung nicht zufrieden sind. Es muss nämlich erwähnt werden, dass auch die italienischen Mitglieder des Kardinalkollegiums mit der Wahl des französischen Gegenpapstes einverstanden waren. Jetzt wird auch der Leser merken, hier liegen psychologische Probleme vor. Das Verhalten aller Kardinäle wird rätselhaft und erklärungsbedürftig. Wie sehr ihre Handlungsweise nach einer Erklärung schreit, offenbart uns noch die Überlegung, dass ja die Kardinäle durch ihre zweite Wahl bewusst das größte Ärgernis für die Christenheit, das Schisma, herbeiführten. Wie kamen sie zu diesem Schritt? Wer trägt die Schuld? Wer hat das große Unheil des Schismas über Kirche und Christenheit gebracht? Die Schuld liegt bei Urban VI., rufen nun auch viele Historiker. Urban VI. Ist der eigentliche Urheber der Kirchenspaltung. Aber wieso und warum? Mit dieser Frage treten wir in den Angelpunkt der Entstehung des Schismas, treten wir in die psychologische Sphäre Papst Urbans VI. Wer Und wie beschaffen war Urban als Kirchenfürst und Mensch? Urban, mit Namen Bartholomäus von Prignano, war vor seiner Wahl Erzbischof und Vizekanzler der Kirche. Bezüglich seiner geistigen Eigenschaften galt er für einen unbescholtenen, gelehrten und umsichtigen klugen Mann. Allen Kardinälen war er wohl bekannt, bei allen war er wohl gelitten. Man hätte ja, auch unter dem angeblichen Zwange der Römer, einen anderen Italiener die Papstkrone verleihen können. Aber nein, keiner wurde von den Kardinälen für würdiger zu dem hohen Amte befunden als der bescheidene und kluge Prignano. Und dann, nur wenige Monate nach seiner Erwählung, der große Umschwung, der Abfall aller Kardinäle von Urban, die Wahl des Gegenpapstes. Was hatte sich begeben? Um es mit kurzen Worten zu sagen, der vor der Wahl so umsichtige und bescheidene Prignano entpuppte sich, kaum dass die päpstliche Tiara seinen Scheitel berührt hatte, als ein geistig und charakterlich total verwandeltes Wesen. War er vorher bescheiden, so war er jetzt hochmütig, polternd und beleidigend. Vorher klug und vorsichtig, benahm er sich jetzt wie ein unzurechnungsfähiger Dummkopf. Merkwürdig, aber wahr, so versichern uns nach Quellenberichten Urbans Zeitgenossen. Wir wollen nun einmal Genaueres über Urbans Metamorphose hören. Schon am ersten Tage nach seiner Krönung beleidigte er viele Bischöfe und Prälaten. Es war sicher nicht der richtige Weg, die verweltlichten Kardinäle zu bessern, wenn Urban im Konsistorium die einen barsch schweigen ließ, den anderen zurief, ihr schwätzte töricht, und wenn er den Kardinal Orsini einen Dummkopf nannte. Urban hatte allerdings alle Ursache, über die Sitten der Kardinäle ungehalten zu sein, versicherte man. Alleine die Art und Weise, wie er die Sache angriff, war gänzlich verfehlt. Statt mit Klugheit und Mäßigung vorzugehen, ließ er sich von Anfang an von der Leidenschaftlichkeit seines Temperamentes derart fortreißen, dass seine an sich schon unsichere Stellung in der kürzesten Zeit auf das Äußerste gefährdet wurde. Seite 99. In der Tat, wenn wir uns diesen Polterer betrachten, so benimmt er sich seinen Brüdern, den Kardinälen gegenüber, als stände er wie ein gereizter Lehrer vor unartigen Schuljungen. Psychologisch ist das Verhalten Urbans gar nicht so unverständlich, meinen einige Forscher. Vor der Wahl stand Prignano im Rang und Ansehen unter den Kardinälen, er musste also sein Temperament zügeln und nach oben hin Bescheidenheit zur Schau tragen. Nach seiner Intronisation warf Urban aber die demütige Maske ab und der Emporkömmling weidete sich nun daran, die Kardinäle seine Macht und Überlegenheit fühlen zu lassen. Ja, wenn Urban der VI. Nur seinen Kardinälen gegenüber den polternden Lehrer und galligen Tyrannen gespielt hätte. Aber wir hören noch von ganz anderen skandalösen Auftritten. Nicht vor Kardinälen und Bischöfen, sondern vor hohen und höchsten weltlichen Herren. Als Beweis für den krankhaften Hochmut Urbans führt Dietrich von Nîmes, ein Augenzeuge, die Tatsache an, dass er den Herzog Otto von Braunschweig, den Gemahl der Königin von Neapel, der mit großen Geschenken seiner Gemahlin nach Rom gekommen war und an der päpstlichen Tafel das Schenkenamt versah, lange auf den Knien liegen ließ, ehe er ihm den dargereichten Weinbecher abnahm. Auch verletzte er die Königin Johanna selbst, indem er ihr Regiment tadelte. Ja, er habe sogar gedroht, sie in ein Kloster zu stecken.